Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News hielt die südkoreanische Bürgerinitiative Rat der Familienbewegung zur Demokratisierung am 6. Juli im Park Tapgol in Seoul die 1129. Donnerstagkundgebung ab und forderte die Behörden nachdrücklich dazu auf, alle politischen Häftlinge freizulassen.